Abschnitt 10 aus Armadale, dritter Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Fünftes Kapitel, Teil 2. Sehr gut, fuhr Pedgift Junior fort. Wenn wir unser Feuer zum Zigeunertee auf der offenen Stelle dort anzünden, so wird Ihr Freund uns durch den Rauch auffinden können, Sir. Das ist ein Indianerkniff, um einen verloren gegangenen auf der Prärie wiederzufinden, Miss Milroy. Und es ist hier fast wild genug zu einer Prärie, nicht wahr? Es gibt gewisse Versuchungen, namentlich leichterer Art, denen zu widerstehen, nicht im Bereiche der weiblichen Natur liegt. Die Versuchung, die ganze Macht ihres Einflusses als des der einzigen jungen Dame der Gesellschaft geltend zu machen, um Allans Vorkehrungen zum Rendezvous mit seinem Freunde über den Haufen zu werfen, war zu groß für die Tochter des Majors. Mit einem Blicke, der ihn hätte niederschmettern sollen, doch was hätte je einen Advokaten niedergeschmettert, wandte sie sich an den lächelnden Pedgift. »Mir scheint, das da ist der einsamste, ödeste und abscheulichste Platz, den ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe«, sagte Miss Neely. »Wenn Sie darauf bestehen, hier Tee zu machen, Mr. Pedgift, so bereiten Sie keinen für mich. Nein, ich werde im Boote bleiben und, obgleich ich geradezu verdurste, werde ich doch nichts anrühren, bis wir wieder auf dem anderen See sind.« Der Major öffnete die Lippen, um Einsprache zu erheben. Zur unaussprechlichen Freude seiner Tochter stand jedoch Mrs. Pentecost von ihrem Sitze auf, ehe er noch ein Wort sagen konnte, und fragte, nachdem sie die ganze Landschaft überschaut und darin nichts erspäht hatte, was einem Fuhrwerke glich, voll Entrüstung, ob sie den ganzen Weg bis dahin zurückmachen müssten, wo sie mittags die Wagen verlassen hätten. Da sie fand, dass dies in der Tat beabsichtigt wurde und dass die Wagen wegen der Natur der Umgebungen nicht nach Hurley Meer hätten bestellt werden können, ohne zugleich den ganzen Weg nach Thorpe Ambrose zurückzumachen, erklärte Mrs. Pentecost augenblicklich im Interesse ihres Sohnes, dass nichts sie dazu bewegen solle, nach Einbruch der Nacht noch länger auf dem Wasser zu bleiben. »Rufen Sie mir ein Boot«, schrie die alte Dame in großer Aufregung. »Überall, wo Wasser ist, da ist auch immer ein Nachtnebel, und wo ein Nachtnebel ist, da erkältet sich mein Sohn Samuel jedes Mal. Reden Sie mir nicht von Ihrem Mondschein und Ihrem Tee vor. Sie sind alle nicht recht bei Sinnen. Holla, ihr beiden Männer dort«, rief Mrs. Pentecost den schweigsamen Schilfschneidern am Ufer zu. »Ich gebe euch jedem einen Sixpence, wenn ihr mich und meinen Sohn in eurem Boote zurückfahrt.« Ehe der junge Pedgift sich noch ins Mittel legen konnte, beseitigte Allan selbst die Schwierigkeit in vollkommen guter Laune und Geduld. »Es kann nicht davon die Rede sein, Mrs. Pentecost«, sagte er, »dass Sie in irgendeinem anderen Boote zurückfahren als in dem, in welchem Sie gekommen sind. Da der Ort Ihnen und Miss Milroy missfällt, so ist nicht die mindeste Notwendigkeit vorhanden, dass außer mir hier noch irgendwer ans Land geht. Ich aber muss ans Land. Mein Freund Midwinter hat mir noch nie sein Wort gebrochen, und ich kann Hurley Meer nicht verlassen, solange noch die Möglichkeit existiert, dass er unser Rendezvous einhält. Aber es liegt nicht der geringste Grund vor, dass ich deshalb irgendwie im Wege sein sollte. Sie haben den Major und Mr. Pedgift als Beschützer bei sich, und wenn Sie sogleich umkehren, können Sie noch vor Dunkelwerden zu den Wagen zurückgelangen. Ich will hier noch eine halbe Stunde auf meinen Freund warten, und dann kann ich Ihnen in einem der Schilfboote folgen.« »Das ist das Vernünftigste, was Sie heute noch gesagt haben, Mr. Armadale«, bemerkte Mrs. Pentecost, sich in gewaltiger Eile wieder niedersetzend. »Sagen Sie ihnen, dass sie sich beeilen«, rief die alte Dame, die Faust gegen die Bootsleute schüttelnd. »Sagen Sie ihnen, dass sie sich beeilen.« Allan gab die notwendigen Befehle und stieg ans Land. Der kluge Pedgift suchte sich fest an seinen Klienten schmiegend, ihm zu folgen. »Wir können Sie hier nicht allein lassen, Sir«, versicherte er eifrig flüsternd. »Lassen Sie den Major nach den Damen sehen und mich bei Ihnen am See bleiben.« Nein, nein, sagte Alan ihn zurückdrängend. Sie sind alle in schlechter Stimmung an Bord. Wollen Sie sich mir nützlich machen, so bleiben Sie als guter Gesell da, wo Sie sind, und halten das Ganze im Gange. Er winkte mit der Hand und die Leute stießen vom Ufer ab. Alle schwenkten die Hand zum Gruße, nur die Majors-Tochter nicht, welche das Gesicht unter ihrem Sonnenschirme verbarg. In Neelys Augen standen schwere Tränen. Ihr letzter Groll gegen Alan erstarb und ihr Herz flog reuig zu ihm zurück, so wie er das Boot verlassen hatte. »Wie gut er gegen uns alle ist«, dachte sie, »und welch ein elendes Geschöpf ich bin!« Sie stand auf, dem drängenden Impulse ihres Herzens folgend, ihr Unrecht gegen ihn wieder gut zu machen. Sie stand auf und schaute ihm, ohne sich an die Rücksichten der Konvenienz zu kehren, mit sehnsüchtigen Blicken und geröteten Wangen nach, wie er einsam am Ufer stand. »Bleiben Sie nicht lange, Mr. Armadale«, sagte sie mit völliger Nichtachtung dessen, was die Gesellschaft denken würde. Das Boot war bereits weit ins Wasser hinausgestochen und trotz Neelys Entschlossenheit waren doch ihre Worte mit so leiser Stimme gesprochen, dass sie nicht bis zu Alans Ohr dringen konnten. Der einzige Laut, den er hörte, als das Boot am entgegengesetzten Ende des Sees anlangte und langsam zwischen dem Schilf verschwand, waren die Töne der Harmonika. Der unermüdliche Pettgift hielt offenbar unter Mrs. Pentecosts Auspizien das Amüsement im Gange, in dem er ein Kirchenlied präludierte. Nun allein zündete sich Alan eine Zigarre an und ging am Ufer auf und ab. »Sie hätte wohl beim Scheiden ein Wort zu mir sprechen können«, dachte er. »Ich habe alles nach meinen besten Kräften getan. Ich habe ihr so gut wie gesagt, dass ich sie lieb habe, und so behandelt sie mich jetzt.« Er blieb stehen und schaute zerstreut nach der sinkenden Sonne und auf das schnell dunkelnde Wasser des Sees. Irgendwelche unbegreifliche Gewalt der Szene schlich sich unvermerkt in sein Gemüt und lenkte seine Gedanken von Miss Milroy ab und zu seinem Freunde. Er schrak zusammen und sah sich um. Die Schilfschneider hatten sich wieder in ihr Asyl hinter der Mauer zurückgezogen. Kein lebendes Wesen war zu sehen, kein Klang zu hören an dem öden Gestade. Selbst Alans Stimmung begann zu sinken. Es war fast eine Stunde über die Zeit, zu der Midwinter am Hurley Meer einzutreffen versprochen hatte. Er selbst hatte alles angeordnet, um zu Fuße nach dem Teiche gelangen zu können, indem er sich von einem Stalljungen von Thorpe Ambrose auf Nebenwegen und Fußpfaden führen lassen wollte, welche die Entfernung um ein bedeutendes abkürzen würden. Der Knabe war mit diesen Richtwegen wohl vertraut und Midwinter hielt immer höchst pünktlich Wort. War in Thorpe Ambrose etwas passiert? War ihm unterwegs ein Unfall zugestoßen? Entschlossen, nicht länger müßig und in Ungewissheit allein zu bleiben, entschloss sich Alan, sich am See landeinwärts zu begeben, in der Hoffnung, so seinem Freunde zu begegnen. Sofort ging er an die Mauerecke und fragte einen der Schilfschneider nach dem Wege nach Thorpe Ambrose. Der Mann führte ihn von der Straße ab und deutete auf eine kaum sichtbare Lichtung in den Bäumen der Pflanzung. Nachdem er stillgestanden, um noch einen nutzlosen Blick ringsum zu werfen, kehrte Alan dem See den Rücken und schlug die Richtung nach jenen Bäumen ein. Ein paar Schritte lang lief der Pfad quer durch die Baumpflanzung hin, dann machte er eine plötzliche Biegung und Wasser und offenes Land entschwanden zugleich dem Blicke. Alan folgte dem Rasenpfade vor ihm und sah und hörte nichts, bis er an eine abermalige Biegung des Weges kam. Während er in dieser neuen Richtung dahinschritt, erblickte er unter einem Baume die unklaren Umrisse einer sitzenden menschlichen Gestalt. Zwei Schritte genügten, um ihn die Gestalt erkennen zu lassen. »Midwinter«, rief er erstaunt, »das da ist nicht die Stelle, wo wir uns treffen wollten. Auf was wartest du hier?« Ohne zu antworten, stand Midwinter auf. Das Abenddunkel unter den Bäumen, das sein Gesicht verhüllte, machte sein Schweigen doppelt befremdlich. Alan setzte seine Fragen ungestüm fort. »Bist du allein gekommen?«, fragte er. »Ich dachte, der Knabe sollte dich führen.« Diesmal antwortete Midwinter. Ich sandte den Knaben zurück, als wir an die Bäume hier gelangten. Er sagte mir, ich sei dem Orte ganz nah und könne ihn nicht verfehlen. »Weshalb bliebst du hier, als er dich verließ?« fragte Alan weiter. »Warum bist du nicht weitergegangen?« »Lache mich nicht aus«, erwiderte der andere, »ich wagte es nicht.« »Du wagtest es nicht?« wiederholte Alan. Er schwieg einen Augenblick. »Oh, ich weiß«, sagte er dann, indem er fröhlich seine Hand auf Midwinters Schulter legte. »Dir bangt noch vor den Milroys. Welche Torheit, nachdem ich dir selber gesagt, dass man im Parkhäuschen wieder mit dir ausgesöhnt ist.« »An deine Freunde im Parkhäuschen habe ich nicht gedacht, Alan. Die Wahrheit zu gestehen, bin ich heute kaum mein altes Selbst. Ich fühle mich krank und nervenschwach. Jede Kleinigkeit erschreckt mich.« Er schwieg und suchte sich Alans ängstlich forschendem Blicke zu entziehen. »Wenn du darauf bestehst, es zu wissen«, sagte er leidenschaftlich, »so will ich dir gestehen, das Grausen jener Nacht an Bord des Wracks hat mich wieder gepackt. Ich fühle einen fürchterlichen Druck im Kopfe, eine fürchterliche Beklommenheit im Herzen. Ich fürchte, dass uns etwas zustößt, wenn wir nicht voneinander scheiden, ehe der Tag zu Ende ist. Ich kann mein dir gegebenes Versprechen nicht brechen. Um Gottes Willen, entbinde du mich davon und lass mich heimgehen.« Für jeden, der Midwinter kannte, war es augenscheinlich, dass Gegenvorstellungen vergeblich sein würden. Alan willfahrte ihm. »Komm aus diesem dunklen, stickigen Holz heraus«, sagte er, »wir wollen darüber reden. Das Wasser und der offene Himmel sind keinen Steinwurf weit von uns entfernt. Ich mag das Holz am Abend nicht leiden. Es macht selbst mich melancholisch. Du hast ja angestrengt über den Rechnungsbüchern gesessen. Komm und atme frei in der lieben, frischen Luft.« Midwinter blieb stehen, überlegte einen Augenblick und gab plötzlich nach. »Du hast recht«, sagte er, »und ich habe wie immer Unrecht. Ich verschwende die Zeit und betrübe dich ganz umsonst. Welche Torheit von mir, dich zu bitten, mich zurückgehen zu lassen, wenn du Ja gesagt hättest.« »Nun«, fragte Alan. »Nun«, erwiderte Midwinter, »dann würde schon bei meinem ersten Schritte etwas geschehen, was mich dann verhindert hätte. Weiter nichts. Komm.« Schweigend schritten sie zusammen auf dem Wege zum See dahin. Bei der letzten Biegung desselben ging Alans Zigarre aus. Während er stehen blieb, um sie wieder anzubrennen, ging Midwinter ihm voran und war der Erste, der das offene Land erblickte. Eben hatte Alan sein Streichhölzchen angezündet, als zu seinem Erstaunen sein Freund wieder um die Biegung auf ihn zukam. Es war noch hell genug, um die Gegenstände in diesem Teile der Baumpflanzung deutlich erkennen zu lassen. Als Midwinter dicht vor ihm stand, fiel Alan das Streichhölzchen aus der Hand. »Gerechter Gott«, rief er zurückfahrend, »du siehst wieder gerade so aus wie damals an Bord des Wracks.« Midwinter erhob die Hand zum Zeichen des Schweigens. Die stieren Blicke fest auf Alans Gesicht gerichtet, sagte er, seine bleichen Lippen hart an dessen Ohr. »Du erinnerst dich, wie ich aussah«, flüsterte er. »Entsinnst du dich auch dessen, was ich sagte, als du und der Doktor von dem Traume sprachet?« »Ich habe den Traum vergessen«, erwiderte Alan. Bei dieser Antwort fasste Midwinter Alans Hand und führte ihn um die letzte Windung des Pfades. »Erinnerst du dich seiner jetzt?« fragte er und deutete auf den See. Die Sonne sank am wolkenlosen Abendhimmel hinab. Unten lagen die Wasser des Sees von ihren letzten Strahlen rot gefärbt. Das offene Land streckte sich in bereits melancholischem Dunkel rechts und links weit dahin, und an dem zunächst liegenden Rande des Teiches, wo vorher alles einsam gewesen, zeigte sich jetzt dem Sonnenuntergange gegenüber eine weibliche Gestalt. Schweigend standen die beiden Armadales nebeneinander und blickten auf die einsame Gestalt und die düstere Landschaft. Midwinter sprach zuerst. »Deine eigenen Augen haben es gesehen«, sagte er. »Jetzt sieh auch deine eigenen Worte an.« Er machte sein Taschenbuch auf, holte die niedergeschriebene Erzählung von dem Traume heraus und hielt sie Alan hin. Seine Finger deuteten auf die Zeilen, welche das erste Traumgesicht schilderten. Seine Stimme, die immer leiser und leiser ward, wiederholte die Worte. Es kam mir das Bewusstsein, dass man mich in der Dunkelheit allein gelassen hatte. Ich wartete, das Dunkel verschwand und zeigte mir, wie in einem Bilde einen großen, einsamen Teich, der von offenen Gefilden umgeben war. Über dem am fernsten liegenden Rande sah ich den wolkenlosen Abendhimmel rot glühend im Sonnenuntergange. An dem zunächst liegenden Rande des Teiches stand der Schatten eines Weibes. Er schwieg und ließ die Hand, die das Geschriebene hielt, herabsinken. Die andere Hand wies auf die einsame Gestalt, welche der untergehenden Sonne gegenüber ihnen den Rücken kehrend dastand. »Dort«, sagte er, »steht das lebendige Weib anstatt des Schattens. Dort spricht die erste der Traumwarnungen zu dir und zu mir. Lass uns noch ferner beisammen bleiben, und die zweite Gestalt, die dann an der Stelle des Schattens steht, wird die meine sein.« Selbst Ellen fühlte sich durch die fürchterliche Gewissheit der Überzeugung zum Schweigen gebracht, mit der Midwinter sprach. Während der hierauf folgenden Pause bewegte sich die Gestalt am Teiche und schritt langsam am Ufer hin. Ellen trat völlig aus den Bäumen hervor und gewann dadurch eine weitere Aussicht. Der erste Gegenstand, dem seine Blicke begegneten, war der Ponywagen von Thorpe Ambrose. Mit einem Lachen der Erleichterung wandte er sich nach Midwinter um. »Was du für Unsinn geschwatzt hast«, sagte er, »und welchen Unsinn ich angehört habe. Es ist die Gouvernante, die endlich eingetroffen ist.« Midwinter erwiderte nichts. Ellen fasste ihn am Arm und versuchte, ihn vorzuziehen. Er machte sich indes jählings los und fasste Ellen mit beiden Händen, indem er ihn von der Gestalt am See zurückhielt, wie er ihn von der Kajütentür auf dem Verdeck des Holzschiffes zurückgehalten. Die Anstrengung war abermals vergeblich. Ellen befreite sich wiederum ebenso leicht von ihm, wie er es dazumal getan hatte. »Einer von uns muss mit ihr sprechen«, sagte er, »und wenn du's nicht willst, so will ich es tun.« Er hatte nur wenige Schritte dem See zu getan, als er eine leise Stimme ihm einmal nur ein einziges Mal »Lebe wohl« zurufen hörte oder zu hören glaubte. Mit einem Gefühl von Befremden und Unruhe blieb er stehen und sah sich um. »Warst du das, Midwinter?« fragte er. Keine Antwort erfolgte. Nachdem er noch einen Augenblick gezögert, ging er wieder in das Holz. Midwinter war fort. Er blickte nach dem Teiche zurück, unschlüssig in dieser neuen Verlegenheit, was er zunächst tun solle. Inzwischen hatte die einsame Gestalt ihre Richtung verändert. Sie hatte sich umgewandt und nahte sich den Bäumen. Offenbar war Ellen entweder gesehen oder gehört worden. Es war unmöglich, ein Weib in dieser hilflosen Lage und an einem so einsamen Orte unbeschützt zu lassen. Zum zweiten Mal trat dann Ellen aus den Bäumen hervor ihr entgegen. Als er ihr nahe genug war, um ihr Gesicht sehen zu können, blieb er in überwältigendem Erstaunen stehen. Der plötzliche Anblick ihrer Schönheit, wie sie lächelte und ihn fragend anschaute, machte die Bewegung in seinen Gliedern und die Worte auf seinen Lippen erstarren. Ein unbestimmter Zweifel überkam ihn, ob das wirklich die Gouvernante sei. Er ermannte sich jedoch und nannte ein paar Schritte weitertretend seinen Namen. »Darf ich fragen«, fügte er hinzu, »ob ich das Vergnügen habe?« Unbefangen und anmutig kam ihm die Dame auf halbem Wege entgegen. »Major Milroys Gouvernante«, sagte sie, »Miss Gwilt.« Ende von Abschnitt 10, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 21. Oktober 2023.